Kapitel 17. Die brennende Liebe und starke Sehnsucht, Christus zu empfangen. Erstens. Ich möchte dich empfangen mit der Andacht der Heiligen. Stimme des Jüngers. Mit innigster Andacht und brennender Liebe, mit meines Herzens glühender Begier, verlange ich dich zu empfangen, Herr. So wie viele heilige und fromme Menschen dich ersehnten und empfingen. Menschen, die wegen ihres vollkommenen Lebens und ihrer glühenden Andacht dein besonderes Wohlgefallen fanden. Gott, meine ewige Liebe, mein ganzes Gut, mein endloses Glück, ich möchte dich mit einer so heißen Sehnsucht und einer so demütigen Ehrfurcht empfangen, wie sie je ein Heiliger hegen und empfinden konnte. Bin ich auch all dieser Empfindungen der Andacht unwürdig, so opfere ich dir doch die ganze Liebe meines Herzens, als hätte ich allein jene ganze, dir so wohlgefällige, feurige Sehnsucht in mir. Was immer nur ein frommer Geist erdenken und ersehnen kann, das alles weihe ich dir und biete ich dir in tiefster Ehrfurcht und inniger Hingebung an. Ich denke nicht daran, etwas für mich zurückzubehalten. Vielmehr bringe ich dir freiwillig und freudigst mich selbst und all das Meinige zum Opfer dar. Zweitens, ich möchte dich empfangen wie deine Mutter an Maria Verkündigung und wie der Täufer an Maria Heimsuchung. Herr, mein Gott, mein Schöpfer und Erlöser, ich möchte dich heute so innig und ehrfürchtig empfangen, so jubelnd und ehrerbietig, so dankbar, würdevoll und innig, so gläubig, vertrauensvoll und lauter, wie deine heiligste Mutter, die glorwürdige Jungfrau Maria, dich ersehnte und empfing, als sie dem Engel, der ihr die Botschaft des Mysteriums der Menschwerdung überbrachte, demütig und ergeben antwortete: Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Worte. Ich möchte dich empfangen wie dein seliger Vorläufer Johannes der Täufer, der Größte unter den Heiligen, der, ob deiner Gegenwart im Heiligen Geiste jubelnd, frohlockte, als er noch im Mutterschoße war. Von ganzem Herzen möchte ich mich dir als Geschenk anbieten, so wie dieser Täufer es tat, als er sah, dass Jesus unter den Menschen wandelte. Da sprach er nämlich in Demut und tiefer Ehrfurcht die Worte: Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Darum lege ich dir auch den Jubel aller frommen Herzen, ihre glühende Liebe, ihre Geisteserhebungen, ihre übernatürlichen Erleuchtungen und die himmlischen Schauungen auf den Opferaltar. Bitte sie dir da, samt allen Tugenden und Lobpreisungen, die dir von jedem Geschöpf im Himmel und auf Erden jemals gezollt wurden. Ich opfere dir alles auf, für mich und für alle, die sich in mein Gebet empfohlen haben, damit du von allen würdig gepriesen und verherrlicht werdest in Ewigkeit. Drittens. Ich möchte dich empfangen, lobend, dankend und im Verein mit allen guten Geistern und Menschen im Himmel und auf Erden. Nimm an, Herr, mein Gott, meinen Wunsch und mein Verlangen, dich ohne Ende zu loben und ohne Maß zu preisen, so wie es dir nach der Fülle deiner unaussprechlichen Hoheit mit Recht gebührt. Das biete ich dir an und möchte ich dir alle Tage und jeden Augenblick darbringen. Ich lade alle himmlischen Geister und alle deine Gläubigen ein und bitte und beschwöre sie aus ganzem Herzen, sich meinen Dankesbezeugungen und Lobpreisungen anzuschließen. Alle Völker, alle Länder, alle Zungen mögen dich loben und deinen heiligen, erquickenden Namen mit mächtigem Jubel und glühender Andacht verherrlichen. Und wer immer dein heiligstes Sakrament in Ehrfurcht und Andacht feiert und mit vollem Glauben empfängt, möge Gnade bei dir finden und Barmherzigkeit und inständig für mich Sünder beten. und wenn sie der gewünschten Andacht und genussreichen Einigung teilhaft geworden sind und wenn sie ganz getröstet und wunderbar erquickt von dem heiligen himmlischen Tische zurückkehren, wollen sie meiner, des Armen, nicht vergessen.